WDR Fernsehen und in 1 Live. Mailt uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, ihr Lieben, heute ganz pünktlich willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr da seid. Freitemennacht wie am Dienstag immer. Ihr könnt gerne anrufen, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt. Telefonnummer 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht heißt Jessica, und die ist 36. Guten Morgen, Jessica. Guten Morgen, Domian. Hallo. Schön, dass ich durchgekommen bin. Ja, schön, dass du da bist. Ja. Jessica, um was geht's denn? Ja, es geht um den Jugendfußball bei uns hier in Deutschland. Meine Güte, ich hab den Papp auf. Ja, mein Sohn ist 13 Jahre alt, ist Torwart in einem Fußballverein. Ja. Macht das auch wirklich mit Herz und Leidenschaft und will auch irgendwann mal Profi werden. Ja, natürlich. Ich weiß ja selber, wie das so ist, ne? Ja. Und ja, wir haben seit mehreren Wochen Anscheinungen der Frauen im Fußballverein. Ich muss dazu sagen, was, Moment, das ist so Anscheinungen? Anfeindungen. Anfeindungen, ah ja. Genau, ne? Der Frauen im Fußball. Hallo? Hallo? Jetzt ist Jessica weg. Ist sie weg? Ja, die Leitung ist tot. Wir versuchen sie nochmal zu bekommen. Hoffentlich habe ich sie nicht verschreckt durch meine Nachfrage. Dann geht's weiter mit dem Simon. Und Simon ist 26. Guten Morgen, Simon. Hallo, Domian. Hoffentlich bleibst du mir erhalten. Ich denke doch. Ja, Simon, und was geht's denn bei dir? Okay, ich bin seit knapp einem Jahr mit einer Amerikanerin zusammen. Ja. Und also, ich habe sie im August letzten Jahres kennengelernt, auf dem Burning Man Festival, wenn sie was sagt. Nee, sag mir nichts. Auf was für ein Festival? Das ist ein Festival, also ein Kunstfestival in der Wüste. Und da kann man auch nichts kaufen, also komplett gegen Kommunistisierung. Also eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Wie heißt das Festival? Das Burning Man Festival. Ah, nee, kenne ich nicht. Okay. In welcher Wüste findet das statt? In der Black Rock Desert. Ja, wo ist die wiederum? 120 Meilen von Reno. In Nevada. In Nevada, also in Amerika. Ja, ja. Ja, aber darum geht's eigentlich auch gar nicht. Ja. Es war dann so, sie ist dann auch über Weihnachten, ist sie nach Deutschland gekommen und dann haben wir beschlossen, okay, wir probieren das, trotz der Entfernung. Und ich bin dann für 3 Monate nach Südafrika, habe dort mein Praktikum gemacht für mein Studium und dann hat sie mich da auch besucht. Und wir haben jeden Tag telefoniert und dann habe ich beschlossen, dass ich meine Bachelorarbeit, dann habe ich 3 Monate gehabt, die in Amerika bei ihr schreibt. Also hatten wir jetzt ich war von Juni bis September bei ihr. Ja. Und wie es dann so langsam dem Ende entgegenkam, haben wir halt gedacht, okay, wie soll das Ganze weitergehen? Sie hat ein Haus, sie hat einen sehr guten Job und ich bin praktisch jetzt mit meinem Studium fertig und am Wendepunkt. Wie alt ist sie? Sie ist 32. Ja. Aber dann kam, dann hat sie irgendwann gesagt, okay, also erst anfangs hat sie ganz gemeint, so, ja, sie weiß nicht das Ganze, wenn wir uns darüber unterhalten, das tut ihnen weh, weil es im Endeffekt visumstechnisch super, super, super schwierig ist in Amerika. Und dann haben wir beschlossen, okay, dass wir heiraten. Also es kam dann wirklich aus dem Nichts, hat sie gemeint, so, ja, warum heiraten wir nicht in Indien? Dann ist okay, was? In Indien. In Indien? Ja. Ja, warum auch nicht in Indien? Warum? Nee. Warum in Indien? Das ist schon immer irgendwie so ihr Traumland. Und ach so. Aber dann haben wir das Ganze ein bisschen auseinandergenommen und eigentlich gesagt, okay, bis die Heirat anerkannt wird, dass das eigentlich wirklich, wir können das als Flitterwochen machen, aber so heiraten sollten wir dann schon in Amerika. Das macht das Ganze mit dem Visum viel leichter. Dann haben wir uns noch überlegt, okay, machen wir es jetzt gleich, dann könnte ich gleich drüben bleiben. Ja. Aber das wäre halt, ich habe hier noch Wohnung und halt ohne meine Familie, auch dann gut zu sagen, haben wir uns dann entschlossen, okay, wir beantragen das Verlobtenvisum, machen das Ganze auf dem komplett legalen Weg. Und haben das dann auch noch gemacht, als ich in Amerika war. Und da hieß es eigentlich die Pelz. Mann, wir haben ein großes technisches Problem, glaube ich. Jetzt ist Simon auch weg. Das ist natürlich übel, zu Beginn der Sendung schon solche Pannen hier zu haben. Wir versuchen das jetzt mal mit einem weiteren Anrufer in der Hoffnung, dass ich den dann länger in der Leitung haben werde. Ich sage euch zwischendurch einfach mal unser Thema. Morgen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag haben wir ja Themennacht und da heißt das Thema, ich lebe in großer Gefahr. Und folglich möchte ich sehr gerne mit Leuten sprechen, die in großer Gefahr im Moment leben oder vielleicht mal gelebt haben. Also die zum Beispiel verfolgt werden, gestalkt werden oder in welcher Richtung auch immer bedroht werden. Oder vielleicht habt ihr auch einen gefährlichen Beruf oder ein gefährliches Hobby. Oder ihr seid Aussteiger aus einer extremen Partei oder einer extremen religiösen Sekte. Also wer von euch lebt in großer Gefahr oder lebte mal in sehr großer Gefahr und mag mir darüber erzählen und berichten, bitte per Mail schon mal anmelden, domian@wdr.de oder gerne morgen auch vor der Sendung, ab 0 Uhr könnt ihr anrufen oder dann auch während der Sendung könnt ihr anrufen. Ich lebe in großer Gefahr, das ist das Thema morgen. Heute haben wir eine freie und offene Themennacht, so ist denn funktioniert. Und jetzt haben wir nochmal einen Versuch mit Jessica. Hallo Jessica. Ja, hallo Domian, da bin ich da wieder. Da müsste nochmal. Lag es an dir? Ich vermute, es lag an uns, ne, dass du weg warst. Ich habe keine Ahnung, ich habe auf einmal nichts mehr gehört. Ja, so ging's uns auch. Also, 13-jähriger Junge, der im Fußball aktiv ist, der gerne irgendwann mal Fußball werden will. Und dann am Schluss hast du irgendwas gesagt, dass die Frauen im Fußball nicht gern gesehen sind und dann war die Leitung weg. Erklär's nochmal. Ja, also die Frauen, die fangen also an, wirklich an Anfeindungen mir gegenüber. Also sie stellen sich im Rudel und sagen auch so, wann haut die Drecksgöre endlich ab. Und welche Frauen? Von wem? Das sind die Frauen also von anderen Kindern, die also aber Mütter, auch, andere Mütter. Andere Mütter, ganz genau, ja. Aber auch deren Männer im Verein tätig sind. Also wie gesagt, der eine ist der Jugendleiter, der andere ist Trainer, der andere, ne, so halt. Wie, und die wollen, dass dein Sohn da raus geht? Ganz genau. Die wollen ihn rausmobben? Ja, die mobben uns richtig raus, ja. Warum? Ich habe eine einfache Begründung, glaube ich. Der Trainer meines Sohnes, das ist der Sohn des Jugendleiters. Und der hat mir mal Avancen gemacht und ich habe dem einfach gesagt, ich sage mal, du kannst mein Sohn sein und das geht gar nicht, Mutter und Trainer. Daher weht der Wind. Ja, genau. Und ich habe ihm dann praktisch ganz nett gesagt, du, das passt nicht. Und seitdem hat er meinen Sohn nicht mehr spielen lassen. Also der stand nicht ein Spiel mehr im Tor, ja. Wie lange liegt denn das zurück, dass du das gesagt hast? Da läuft nichts. 6 Wochen. Ach so, so frisch ist das. Ja. So frisch. Ja, ist die Vorbereitung, wir haben ja im Sommer gewechselt, dann war die Vorbereitung und dann praktisch die Meisterschaftsspiele haben begonnen. Mhm. Und aber der hat dir Avancen gemacht, der weiß, dass du eine verheiratete Frau bist. Ich bin nicht verheiratet. Ach so. Ich bin geschieden. Ah, verstehe. Und bin alleinerziehend auch mit dem Kleinen. Mhm. Und bin das schon gewohnt, ne? Es gibt immer so ein Liebeskasper im Verein, habe ich schon gemerkt, ne? Mhm. Aber noch nie so explosive Frauen. Na, jetzt geht's ja weiter. Der Torwarttrainer von meinem Sohn, der hat mich auch so ein bisschen an die Hand genommen, weil wir neuer im Verein waren und da wird uns ein Verhältnis angedichtet. Ne? Also, wie lange ist denn dein Sohn in diesem Verein schon? Der ist jetzt seit dem 30.06. in dem Verein. Ach so, ganz frisch. Und wo war er vorher? Er war vorher in unserer alten Stadt, wo wir vorher gewohnt haben, in der Stadt in Mörs war er Fußball, hat er Fußball gespielt. Ach, ihr seid umgezogen und dann sind wir in den neuen Verein gekommen, verstehe. Genau, sind wir im neuen Verein. Mhm. Ja, und die dichten uns einfach ein Verhältnis an und attackieren ihn auch. Er hat jetzt schon Stress mit seiner Frau und mir gegenüber bedrohen mich, also hau ab und du Schlampe und dies und jenes und es geht jetzt schon seit gut 4 Wochen so. Mhm. Und also es sind zwei verschiedene Sachen. Einmal, dass der Junge drunter leiden muss und einmal, dass man dir oder euch da etwas andichtet, was ganz nicht genau, so ganz ist. Ganz genau. Ja. Da bist du aber in was reingeraten. Aber hallo, ne? Mann. End vom Lied. Ich wurde heute ins Büro zitiert, ne? Und dann wurde mir nahegelegt, dass wir den Verein verlassen. Ne? Und der Torwarttrainer, der wird auch stark von diesen Moment, langsam. Wer hat das nahegelegt? Der Jugendleiter und der stellvertretende Jugendleiter, ne? Ja. Das sind die beiden Männer von den beiden Frauen, mit denen ich dann diesen Stress da habe. ist jetzt sehr schwer für mich, alles so zu verstehen und das natürlich auch zu beurteilen. Wobei ich gerade auch so gedacht habe, wenn das so kompliziert ist und irgendwie so vertrackt und es da offensichtlich keine Lösung gibt, dann sollte er vielleicht den Verein wechseln. Und jetzt hat man euch das nahegelegt. Genau, also wir haben definitiv keine Chance mehr in dem Verein. Mhm. Wobei ich jetzt aber auch sagen muss, der Kleine, der hat Freunde da gefunden, der geht gerne dahin, der fühlt sich wohl. Ja. Na gut, so lange ist er noch nicht da. Nee, ne, aber hat ja Freunde gefunden, ne? Und jetzt muss ich dem erstmal wieder erzählen, dass wir wieder einen Verein wechseln müssen, ne? Und dann wieder neue. Der kriegt das ja mit. Wie erklärst du dem Jungen das, dieses ganze Affentheater? Ja, mein Sohn und ich, wir sind schon mehrere Jahre alleine und für 13 ist der sehr erwachsen. Und der kriegt, kann auch zwischen den Zeilen ein bisschen lesen. Mhm. Er kriegt ja auch mit, dass er nicht spielt. Und hat auch zwischenzeitlich mal ein Tief gehabt und hat mir dann auch gesagt, boah Mama, woran liegt's? Und ich habe ihm natürlich nicht gesagt, dass der Trainer mit mir ins Bett wollte, ja. Mhm. Und ich habe ihn halt immer wieder aufgebaut und ich sag, hey, komm, deine Chance kommt noch und irgendwann spielst du wieder und trainier weiter, verlier nicht die Moral, ne? Aber ist es nicht wirklich so, da er noch nicht so lange in dem Verein ist und die Sache so verfahren ist, dass es in der Tat klüger ist zu gehen, als da mit brachialer Gewalt irgendwas durchsetzen zu wollen? Ja, das mache ich sowieso nicht. Mhm. Ne? Auch wenn du im Recht bist, genau. Wirst du es wahrscheinlich schwer haben, wenn es so ist, wie du es gerade geschildert hast. Gibt es denn dann noch genügend Vereine, wo ihr jetzt wohnt? In meinem Umkreis jetzt nicht wirklich. Wir müssen natürlich schauen, dass wir, wie gesagt, die Saison ist auch mittendrin. Es wird schwer sein, irgendwo reinzukommen, weil die Vereine natürlich auch schon geplant haben mit ihrer Mannschaft und die steht schon. Also es wird schon schwierig sein, für uns wieder einen Verein zu finden. Ne? Du sagst immer wir und uns. Ist das nicht ist das nicht Sache deines Sohnes? Ja, aber... Könnte die Mama sich vielleicht ein bisschen zurücknehmen? Könnte ich. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Der Kerl ist 13. Ja, stimmt. Also, aber ich bin gerne dabei. Ne? Ja, aber ist nur so ein Eindruck von mir. Vielleicht ist es auch ganz gut, wenn du ihm ein bisschen mehr Luft lässt und dass er sein Ding da alleine regelt und dass du dich einfach ein bisschen zurückhältst. Genau, das habe ich ihm jetzt auch gesagt, ne? Dass wenn wir jetzt also auch einen neuen Verein suchen, dass ich mich dermaßen so zurückhalten werde. Und er findet es natürlich nicht so toll, weil er hat gerne mich dabei. Ne? Ja, jetzt muss auch mal ein bisschen loskommen von der Mama. Ja, klar. Ne? Also er hat das noch nicht kritisiert, dass du dich dazu sehr einmischt. Nee, der hält, wir sind ja hier mal ein Team. Ja. Ne? Und wir mussten schon mal das ein oder andere Tief haben wir schon in unserem Leben gehabt wir stehen halt fest zusammen. Also wir sind wirklich ein super Team und es passt alles, auch Schule und das bin ist super ja stolz gut. auf den. Ne? Ja, das ist auch gut, aber vielleicht ist es einfach strategisch auch ein bisschen klüger, einen Schritt zurückzugehen, das tut ihm auch gut, macht ihn vielleicht selbstbewusster und er steht für den anderen Jungs vielleicht auch besser da, als wenn die Mama immer hinterher dackelt und alles mal, ne? Ja, das sowieso. Aber ich habe ja das auch schon gar nicht mehr, weißt du? Ich trinke da meinen Kaffee und habe dann da mit dem ein oder anderen Mandat gespielt oder so, weißt du? Und habe ihn da in Ruhe sein Training machen lassen. Das war mal anders, ne? In der E- und in der D-Jugend, ne? Da war Mama noch am Spielrand, ne? Nee, aber ich bin ja selber Fußball begeistert, ne? Und sowas von. Und klar... Was ist deine Mannschaft? FC Schalke 04. Ah. Ja, ein Leben lang. Jessica, dann wünsche ich dir ein gutes Gelingen und einen guten Start in der neuen Mannschaft. Ja. Und auf dass ihr da, du und dein Sohn, gut aufgehoben seid und willkommen seid bei den Leuten. Danke dir. Alles Gute und schönen Gruß an deinen Sohn. Ja, sag ich ihm. Und schön, deine Sendung gefällt mir so gut, das wollte ich dir nochmal sagen. Sehr nett von dir, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Jessica, ciao, tschüss. Ciao, tschüss. So, ich bin guter Dinge, es funktioniert, noch ist niemand weiter weggebrochen. Petra ist hier. Petra ist 67. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Hallo, Petra. Domian. Ja. Ja, und zwar, ich weiß gar nicht, wie ich anfangen soll und was... Sag mal so ein Stichwort zu deinem Thema. Also, mein Thema ist Vergewaltigung. Mhm. Und zwar bin ich jetzt 67 und ich bin vor 45 Jahren bin ich vergewaltigt worden. Und ich habe mit niemandem darüber gesprochen. Und jetzt habe ich das im... Fernsehen lief einmal eine Sendung, letzten Mittags einmal und ging das mal von Gewaltigung und so. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, so ist mir das so rausgekommen. Ich sagte, bei mir ist das auch schon mal passiert. Und dann hat er erst gar nicht darauf reagiert und nächsten Tag da kam er dann, sagt er so, sag mal, was ist denn mit Vergewaltigung und so. Da hast du in der Tat nach 45 Jahren das zum ersten Mal deinem Mann gegenüber und überhaupt gegenüber jemand anderem ausgesprochen. Ja, ich habe jetzt meine Tochter, die ist jetzt 44, da habe ich das schon mal vor einem Jahr oder was habe ich das ja schon mal erzählt. Mhm. Aber ich habe immer gedacht, Mensch, ich habe das immer vor mir hergeschoben. Es saß immer vor meiner Brust. Was ist denn? Psychiatrische Behandlung und ich habe immer Angstzustände und. Ja. Und was ist denn genau, Peter? Davon oder was? Ich weiß es nicht. Was ist denn genau vor 45 Jahren passiert? Ja, da ist das gewesen. Wir haben waren gerade verheiratet und mein Mann war bei der Bundeswehr. Und wir hatten uns ein Schlafzimmer gekauft und da hat mein Onkel war das gewesen, hatten wir das da gekauft, der hat da gearbeitet und da ging die Schranktür, da war irgendwas nicht in Ordnung. Und da habe ich dann gesagt, ich komme mal vorbei. Hm. Naja, und dann kam er dann und gehst automatisch mit ins Schlafzimmer. Er hat das da repariert und auf einmal guckt er mich so an und schmeißt mich aufs Bett, ne? Und mein Mann, der sagt einfach, das ist keine Vergewaltigung. Der meint einfach, ich hätte mich hingegeben, ne? Moment mal. Der hat dich dann in eurem Schlafzimmer, ihr wart junge Leute, hat er dich vergewaltigt. Ja. Es war sonst niemand in der Wohnung. Er bleibt dabei, ich hätte mir die Hose selber ausgezogen. Ich sage, ich habe es nicht. Ja, langsam. So die Beine auseinandergesucht. Ich dachte, welche Frau zieht sich denn die Vergewaltigung, wird vorher die Hose aus oder was? Es war niemand in der Wohnung. Niemand. Wir hatten damals oben, wir wohnten zur Miete unten die Frau, ich weiß gar nicht, ob die zu Hause war. Und jetzt, nachdem du das nach so vielen, vielen Jahrzehnten deinem Mann erzählst, sagt der solche Sachen? Ja. Ich bin fassungslos. Ja. Der sagt, du hast dich dem Onkel hingegeben. Ja. Was immer das auch heißen mag. Er wird dann nicht mit fertig. Also heißt das im Klartext, du bist schuld, seiner Auffassung nach? Ja. Er wird einfach nicht mit fertig. Er sagt einfach immer, du hast ihn hingegeben, der war bei dir drin. Und ich habe immer gedacht, ich bin der Einzige in seinem Leben gewesen. Ich sage, Haus, das warst du auch. Ich sage, da kann ich doch nichts dran machen, aber, wenn er dich einfach so nimmt. Aber warum schiebt er dir denn die Schuld zu und sieht nicht den Mann als den Schuldigen? Weil wir den ganzen Jahre mit dem weiter Kontakt gehabt haben. Ich habe das immer wohl gewusst. Was heißt gewusst? Wenn ich ihn angeguckt habe, kann ich mal, aber ich mochte das, meine Tante, die ist so auch nur ein paar Jahre älter wie ich. Wir sind damals als Kinder groß geworden, Mutter war die Älteste und sie war die Jüngste von 9 Kindern. Das heißt, ihr habt die ganze Zeit Weihnachten, Geburtstage gefeiert, immer zusammen. Gemeinsam Kaffee getrunken und so etwas. Wie war denn das für dich, mit deinem Vergewaltiger so viele Jahre dann am Kaffeetisch zu sitzen? Das versteht er nicht, aber ich bin vielleicht so ein Typ und ich habe mir auch vielleicht auch selber die Schuld gegeben, dass ich vielleicht selber schuld war oder was, ich weiß es nicht. Ja, aber nochmal, wie war denn das für dich? Was hast du dabei empfunden, wenn du ganz normal so den Alltag... Ich habe immer das überspielt und es waren ja dann immer meine Kinder da und es waren ja dann auch mehr, aber trotzdem, es war immer, wenn ich den gesehen habe, es war immer und das müsste bei ihm ja auch wohl so gewesen sein. Wie viele Jahre hat er dann nach der Tat noch gelebt? Jetzt habe ich denen das gesagt und jetzt hat der wird da nicht mit fertig. Ja. Wie viele Jahre hat der Täter noch gelebt nach der Tat? Der lebt jetzt noch. Ach, der lebt immer noch? Ja, sicher. Lebt der 75 ist der und ich bin 67. Habt ihr jetzt auch noch Kontakt zu dem? Um Gottes Willen. Jetzt haben wir meine Kinder und die wissen ja jetzt alle Bescheid und aber bis vor kurzem hat er... Mein Mann sagt, du gehst da jetzt hin und ich sag, ich kann das nicht. Ich kann das nicht, Tante nicht sagen. Aber ihr hattet bis vor kurzem Kontakt? Ja. Das ist ja hart. Ja. So, jetzt nochmal zu deinem Mann. Dein Mann kann nicht kapieren, dass er dich gezwungen hat zum Sex. Nein. Er meint einfach, er mal wohl und mal wieder nicht. Dann sitzt er da, dann grübelt er und dann sagt er, ich komme da nicht drüber weg. Und macht mir dann die Hölle, also wie jetzt auch, er sitzt, hat geschlafen erst. Und dann sitzt er wieder da und grübelt wieder. Das ist ja schrecklich. Du trägst seit so vielen Jahrzehnten dieses Verbrechen mit dir herum. Ja. Und hast dir 100.000 Gedanken darüber gemacht. Ja, sicher. So, und jetzt macht dein Mann dir auch noch Vorwürfe. Ja. Das ist ja furchtbar, das ist ja eine doppelte Bestrafung. Ja, sicher. Was sagt denn deine Tochter? Du sagst, deine Tochter hast du es auch erzählt. 14 Tage geht das jetzt schon so. Was sagt die Tochter? ich hab, wir haben vier Kinder. Wir haben drei Enkelkinder, vier Enkelkinder. Achso, wie wissen alle Kinder jetzt auch Bescheid? Ja. Jedenfalls, es ging ja nicht mehr. Ich wusste ja Mama nicht, was ich machen sollte. Ja, was sagen die Kinder? Der ist da so, die Kinder sagen, ja, meine beiden Töchter sagen, Papa hätte es Papa mal nicht gesagt. Mhm. Hätte es mal mit ins Grab reingenommen. Ich sag ja. Ja gut, aber es war eine Last für dich. Mein Arzt hat gesagt, ich sag, weil ich in Behandlung bin, er sagte, Frau Westmeier, das ist gut, dass Sie das gesagt haben. Mhm. Jetzt sind Sie da, ja, jetzt bin ich vielleicht los, aber jetzt hat er damit zu kämpfen. Mhm. Sein Stolz ist verletzt, Aber Petra, ich will dir mal sagen, das ist eine sehr, sehr schwache Leistung von deinem Mann, sich so zu verhalten. Ja. Wenn ein anständiger Kerl wäre mit Rückgrat, würde er zu dir stehen jetzt. Ja. Und würde dir nicht noch das Leben schwer machen, weißt du? Er macht mir das Leben jetzt noch schwer. Ich habe ihn heute Nachmittag noch gesagt, habe ich ihn angenommen. Ich sage heute, du hast mir versprochen, gestern hoch und heilig, es ist vorbei. Heute merke ich schon wieder, er guckt so komisch und denkt, und dann sitzt er da. Und dann denke ich, sage, was wollen Sie uns kaputt machen? Mhm. Ich sage, wir haben uns hier ein Haus aufgebaut, wir haben die Kinder. Ich sage, in dem Alter noch kaputt machen, das sind 45 Jahre her. Was hältst du davon, was hältst du davon, wenn du ihn mal mitnimmst zu deinem Arzt, dem du das auch erzählt hast? Ja. Dass der Arzt mit ihm auch mal spricht. Das Schlimmste war ja jetzt noch gewesen. Er war Wochenende weg gewesen zum Fußball mit meiner Tochter und mit meinem Sohn. Sind sie nach Bremen gefahren. Und mein Mann ist Hannover-Fan. Und dann habe ich gesagt, und dann habe ich eine Bekannte, die sagt, du kannst hier hinkommen. Dass du mal wegkommst, dass er sich mal gleich zur Besinnung kommt. Und ja, ist gut, ich sage, ich gucke. Und dann habe ich doch Klamotten zusammengepackt. Und dann bin ich dann losgefahren und jetzt bin ich da angekommen und da war schon 9:30. Ich denke, ach nee, machst du nicht, legst dich ins Auto, hinten eine Decke drin, wartest so lange, dann willst du sie auch nicht aus dem Bett schmeißen, die sind auch nicht mehr die Jüngsten. Mhm. Und was dann? Ja, habe ich einfach einen Zettel hingelegt, habe gesagt, ich kann nicht mehr. Ich sage, wenn du mir nicht glaubst, ich sage, da muss ich eben ein paar Tabletten mehr nehmen. Ich sage, und dann ist es Schluss. Ja. Naja, und das ist er wiedergekommen. Natürlich hat er ja natürlich Angst gekriegt. Ja, das ist natürlich auch, so kann man das auch nicht machen. Nein, habe ich gemacht. Und nein, das war auch wieder ein ganz großer Fehler. Ja, das war ein Fehler. Petra, ich hatte dich gefragt, was du davon hältst, wenn du zusammen mit ihm zu deinem Arzt gehst und dass ihr zu dritt mal darüber sprecht. Ja, ich habe ihn ja auch gesagt. Ich sage, heute muss ich behandeln lassen, nicht nur ich. Nein, jetzt würde er mit dir dahin gehen. Er sagt heute Nachmittag zwar ja. Ja, dann aber ist das eine gute ich Idee. Ich glaube da noch nicht dran. Ja, also, der soll sich ja nicht behandeln lassen. Der soll mit einem neutralen... Ich denke, dass du das los willst, oder wie ganz du genau. damit umgehen ganz kannst. Genau, ganz genau. Aber doch nicht immer auf meine Schulter. Nein, das geht doch nicht. Also das ist wäre jetzt meine erste Idee, Petra, das so zu machen. Darüber hinaus gäbe es vielleicht noch die Möglichkeit, dass ihr zu zweit zu einer Ehe- oder Sexualberatungsstelle gehen könntet. Dazu ruft dich jetzt meine Psychologin nochmal an und gibt dir noch die ein oder andere Adresse an die Hand. Und dann könnt ihr entscheiden, was ihr macht. Aber geht irgendwo gemeinsam hin. Das hilft euch, diese Probleme zu lösen. Ja? Ja, müssen wir. So, Petra, dann bitte ich dich aufzulegen und du wirst von der Sabine, meiner Psychologin, heute zurückgerufen. Okay? Ja, ist gut. Danke. Alles Gute. Viel Glück wünsche ich euch. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. 1:23 Uhr. Benjamin, 18. Guten Morgen. Hallo Domian, schön, dass es mal geklappt hat. Ja, Benjamin, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ich möchte dir heute von einem ungewöhnlichen Hobby erzählen, was ich mal hatte vor wenigen Jahren. Ja, ich bin ganz roh, ich höre. Also, das hat damals angefangen, als ich ungefähr 13 war. Da war ich neugierig und habe mich in deutschen Chats aufgehalten. Eine kurze Frage, sprichst du mit einer Freisprechanlage? Ja, genau. Nee, geh mal bitte richtig ans Telefon, dann ist es ein besserer Klang und wir können dich jetzt besser? Ja, viel besser verstehen dann, genau. Alles klar, gut. So, mit 13 fing es an. Genau, mit 13 fing es an. Mhm. Und in dem einen Chat, in dem ich mich dann meistens aufgehalten habe, war es so, dass man sich einen Fanartikel von der Seite kaufen konnte und da hat man dann dazu einen Smiley-Code bekommen. Den konnte man dann im Chat einlösen. Und es hat sich dann im Prinzip ein zufälliger Smiley aus diesem Code entwickelt. Ja. Und Ich habe diese Smileys mit ziemlich großer Leidenschaft getauscht. Ja. Und zwar, weil diese Smileys unterschiedliche Werte hatten. Aha. Das ist wie so eine Art Börse gewesen. Ja. Und im Prinzip konnte man diese Smileys eins gegen eins tauschen. Und über diesen Zeitraum von 2 Jahren habe ich dieses Hobby quasi sehr intensiv gehabt. Ja. Ich weiß nicht, ob man da schon von Sucht reden kann, aber es waren schon mehrere Stunden am Tag, die ich dazu gebracht habe. Ja. Und habe am Ende, jetzt kann ich drüber lachen, denn ich habe die Smileys, als es mir dann gereicht hat, als ich ungefähr 15 war, habe ich die verkauft für 250 Euro. Ah, also da ich das nicht kenne und das nicht einschätzen kann, das ist wahrscheinlich eine Riesensumme, oder? Also es ist schon sehr viel Geld für so. Das ist im Prinzip ein virtuelles Gut. Ne? Und ja. Man bekommt, also ich habe diese Smileys bei eBay verkauft. Mhm. Und es gibt halt diese Leute, die das machen, die in diesen Chats mit diesen Smileys handeln. Mhm. Für die ist das eben auch ein gewisser Wert. Das ist im Prinzip wie eine Börse. Mhm. Und zwar ist das so, weil man im Chat, wenn man bessere Smileys hat, dann hat man halt auch Anerkennung in dem Chat. Und das ist eben das, was weshalb man auch da ein bisschen süchtig danach wird. Ne? Man strebt halt immer nach mehr Anerkennung und besseren Smileys. Ja. Gibt's das heute auch noch? Ja, ne? Das gibt's heute auch noch. Ich schaue ab und zu mal rein. Also da hat sich sehr viel getan. Es gibt mittlerweile sehr viel mehr Smileys. Aber ich bin wirklich froh, wie du dir sicherlich denken kannst, dass ich davon los das bin. Smiley-süchtig. Ja, ja. Das klingt in der Tat, wem ich das bisher erzählt habe, die haben gesagt, bist du bekloppt, Smiley-süchtig. Aber wenn man das mal gemacht hat, dann versteht man das auch. Das ist im Prinzip... Genau. Das ist einfach ein Tausch mit virtuellen Gütern. Das hat einfach schon Spaß gemacht damals. Und jetzt bist du 18 Jahre und bist davon weg und bist froh. Und alle, die sich in dem Bereich gut auskennen, haben das jetzt richtig kapiert. Die anderen werden denken, hä, was hat er da erzählt? Wir verstehen nur Bahnhof, aber ist auch egal. Schön, dass du angerufen hast und uns das erzählt hast, mein Lieber. Ja, kein Problem. Ich Alles wollte Gute. Noch fragen, kann ich ein Autogramm haben? Gerne, wir rufen dich nochmal an wegen der Anschrift. Alles klar, vielen Dank. Tschüss, Benjamin. Ciao. Mach's gut. Tschüss. Und hier ist Marianne. Marianne ist 53. Guten Morgen, Marianne. Guten Morgen, Domian. Ja, Marianne, um was geht's bei dir? Warum hast du angerufen? Weil ich mich seit Monaten total überfordert fühle. Mir manchmal vorkomme wie Don Quixote, der gegen die Windmühlen kämpfte. Und ich einem Behördenirrsinn ausgesetzt bin und halt auch jetzt seit 2,5 Jahren sehr krank bin, an der Dialyse hänge, von dieser Maschine abhängig bin. Mhm. Und mir ist das alles zu viel. Was ist die Hauptursache? Ist die Hauptursache deine Erkrankung? Krankenhauskeime. Also die Erkrankung ausgelöst durch die Krankenhauskeime. Genau. Und dadurch auch die ganzen Umstände, auch bürokratische Geschichten und so weiter. Ja, also weil jetzt natürlich, ich kann nicht mehr arbeiten, ich der Rentenantrag läuft jetzt und es ist alles ein fürchterlicher Papierkrieg und wobei mit dem komme ich noch einigermaßen klar, aber es sind halt auch die Nebenwirkungen der Dialyse und Wann genau hast du dir diesen Krankenhauskeim zugezogen? Am 17. März 2011. Bei einer Operation? Das war eine kleine ambulante OP, morgens rein, abends raus. Und war also alles problemlos. Mhm. Und so nach ungefähr 10 Tagen merke ich, dass ich so Grippesymptome habe und sagst du noch zu meiner Sekretärin damals, Menschenskinder, jetzt war ich den ganzen Winter, bin ich ohne Grippe und Erkältung durchgekommen und jetzt erwischt es mich doch noch. Mhm. Und bin aber von Tag zu Tag ging es mir schlechter und dann bin ich am Freitag von der Mittagspause gekommen und habe normalerweise bin ich immer über die Treppe gelaufen. Mhm. Und da bin ich dann also mit dem Aufzug gefahren und ich weiß noch, dass ich ins Büro rein bin und dass ich dann irgendwie zusammengeklappt bin und dann weiß ich erstmal die nächsten Wochen nicht, was passiert ist. Was hat dieser Krankenhauskeim, den du dir da geholt hast, jetzt in deinem Körper angerichtet? Also es gibt ja diesen MRSA, das ist dieser Haupt und da, dieser Hauptkeim, und da gibt es ja diverse Untergruppen. Mhm. Und ich hatte also einen VRE, ESBL und einen Staphylococcus aurus. Ist jetzt, und der hat auf jeden Fall dann zu einer heftigen Blutvergiftung geführt. Mhm. Und dadurch waren die Nieren sicher geschädigt dann? Dadurch waren dann auch die Nieren geschädigt. Deshalb hängst du heute an der Dialyse? Genau. Mhm. Und was mich halt auch so belastet ist, ich tue seit 2,5 Jahren nichts anderes, als alles, um die Nieren zu schützen, zu stützen, zu schonen. Und es wird, ja, es geht immer weiter bergab. Ja. Und sind außer den Nieren noch andere Organe geschädigt worden? Ja, mein Herz. Diese Keime haben eine meiner Herzklappen kaputt gemacht. Mhm. Und die also sozusagen angeknabbert, so dass ich also auch noch eine Herzklappen-OP hatte und jetzt eine Bioklappe habe. Eine Bioklappe, was genau ist das? Es gibt mechanische und biologische Klappen. Mhm. Und biologische sind also von speziell gezüchteten Schwein oder Rindern. Mhm. Ah ja, verstehe. Und wie auch immer. Ich wollte eben keine künstliche. Ja. Also. Aber wir ermessen jetzt schon, nach dem, was du erzählt hast, dass du wirklich eine schwerstkranke Frau bist. Ja. Innerhalb von 2 Jahren. Wahrscheinlich warst du vor 2 Jahren, vor 2011, relativ fit, oder? Ich war fit wie ein Turnschuh. Ich war zweimal die Woche beim Walken, ich war einmal beim Schwimmen, ich habe einen tollen Job gehabt. Was hast du gemacht? Ich war Büroleiterin in einer Unternehmensberatung. Ah ja, ja. Und das geht alles natürlich jetzt nicht mehr? Nein. Nee. Jetzt hat dieser eine kleine Eingriff, von dem du gerade erzählt hast, hat dein ganzes Leben komplett verändert. Ja. Und dann kann man davon auch noch im März war das, wo das passiert ist. Und im Oktober ist dann auch noch mein Partner verstorben. Ach du je. Und ja, das ist ja besonders dramatisch, wenn man schon selbst in so eine schwere Krankheit hineinkommt und dann stirbt auch noch der Partner. Ja. Naja, und es sind halt auch Hast du Kinder? Ja, 2. Stehen die Kinder dir zur Seite? Ja. Ja. Wohnen die auch in deiner Gegend? Nein, der Sohn ist in Paris und die Tochter ist in London. Na gut, dann können die dir auch nicht groß helfen. Naja, die können mir jetzt nicht so täglich im Haushalt helfen oder so. Aber die stehen dir schon mental bei und telefonieren. Ja, also die mein Sohn war ja dann auch, als der Papa eben tot war, der ist mindestens einmal die Woche von Paris nach München geflogen, um zu gucken, wie es mir geht. Ach, du lebst in München. Nun hat diese Sache ja ein Krankenhaus aufgrund schlechter Hygiene verschuldet. Ja. Habt ihr etwas unternommen gegen dieses Krankenhaus? Ja, weil dieser OP-Trakt in der Klinik ist 4 Tage nach meiner OP wegen Hygienemängel vom Gesundheitsamt geschlossen worden. Ah, das heißt, man hatte die schon auf dem Kieker. Ja. Und wir haben also alle Patienten, die in dieser Woche operiert worden sind, wir haben dann Klage eingereicht. Mhm. Und es waren insgesamt 9 Patienten. 2 sind verstorben. Und von den übrigen 7 hängen jetzt 5 an der Dialyse. Mhm. Also die Gesundheit kann kein Gericht der Welt euch wiedergeben. Gibt es denn wenigstens eine Entschädigung? Man hat auch keine Chance. Der Richter hat zwar gesagt, er sieht diesen kausalen Zusammenhang durchaus, aber wir werden keine Chance haben, das gegen die Versicherung durchzusetzen, weil die sagen, es gibt keinen Laborbefund, dass oder auch die anderen vorher keimfrei waren. Das heißt, du kannst auch nicht einmal mit einer Entschädigung rechnen? Nein. Nein. Jetzt stehst du da mit deinem Schicksal und hast am Anfang des Gesprächs gesagt, ich kann bald nicht mehr. Es ist so viel und ich weiß, du bist erst 53 Jahre alt und du weißt gar nicht mehr, wie du dein ganzes Leben regeln sollst. Ja, ich renne mit offenen Augen in die Altersarmut. Mhm. Unter anderem. Das kommt als Problem auch noch dazu. Ja. Mhm. Es brechen immer mehr soziale Kontakte weg, weil ich einfach vieles nicht mehr machen kann. Mhm. Ich kann nicht mehr spontan irgendwo mal verreisen. Ich kann, es ist, wenn man mal wegfährt, ein irrsinniger Organisationsaufwand. Also vorher zu gucken, gibt es da eine Dialyse in der Nähe? Ja, das gibt's schon, aber das ist alles kompliziert zu organisieren. Ja, und man muss sich ja dann zum Beispiel auch teilweise, gerade wenn es dann so Termine sind wie Weihnachten, Ostern, also für Weihnachten muss man sich dann teilweise in manchen Kliniken schon allerspätestens im Oktober anmelden. Ja. Marianne, ist der Keim denn jetzt unter Kontrolle? Also ich hatte dann damals nach der Intensivstation 4,5 Monate Antibiotikum bekommen, war also auch fast 5 Monate in der Klinik, aber ich bin inzwischen keimfrei. Immerhin das. Also das immerhin. Das. Aber es ist halt trotzdem, es ist und vor allen Dingen die Dialyse ist eine wahnsinnige Belastung. Mhm. Sowohl psychisch als auch für den Körper. Mhm. Und dann, ja, du musst mit der Ernährung aufpassen. Du darfst nicht mehr so viel trinken. Mhm. Ich habe heuer im Sommer mal, wir waren mit ein paar Freunden im Biergarten und ich fange plötzlich das Heulen an. Mhm. Und ich war noch nie jemand, der eifersüchtig war. Und ich hatte so ein richtiges Eifersuchtsgefühl. Ihr bestellt euch das zweite Getränk, großes, so 0,5 Radler oder halbe oder so. Und ich sitze immer noch vor meinem 0,2 Zitronenlimo, weil ich heute nicht mehr trinken darf. Marianne, ich glaube, das ist so mein Gefühl, nach dem, was du alles erzählt hast, dass du mehr oder einen gezielten Beistand brauchst. Mhm. Sowohl psychologisch als auch vielleicht, was die organisatorischen Dinge anbelangt. Du lebst in München, das ist eine Stadt mit einem großen Netz von allen möglichen Organisationen und Hilfseinrichtungen. Wir werden uns jetzt mal für dich schlau machen und dich gleich nochmal anrufen. Vielleicht können wir dir ein bisschen helfen. Vielleicht haben wir eine Idee für dich, dass du ein wenig Unterstützung bekommst. Also ich habe das selber auch schon versucht, aber es ist irrsinnig schwer, die richtigen Stellen zu finden. Genau, aber da sind wir gut ausgestattet und meine Psychologin wird dich jetzt gleich mal anrufen und in Ruhe könnt ihr dann im Hintergrund miteinander dann sprechen. Okay? Prima. Liebe Marianne, toi toi toi, halt durch, viel Kraft wünsche ich dir und alles, alles Gute von Herzen. Danke. Tschüss Marianne. Tschüss. Ciao. So ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen ist Themennacht und morgen heißt das Thema Ich lebe in großer Gefahr und frage euch, wer von euch lebt zurzeit in großer Gefahr oder lebte mal in großer Gefahr? Wer von euch wird vielleicht gestalkt? Wer wird verfolgt? Wer wird bedroht? In welcher Form auch immer? Wer von euch hat vielleicht einen sehr gefährlichen Beruf oder ein sehr gefährliches Hobby? Oder wer von euch ist ausgestiegen aus einer extremen politischen Gruppierung und ihr habt Angst vor Verfolgung? Oder vielleicht seid ihr ausgestiegen aus einer Sekte? Und habt entsprechend auch Angst, dass man euch irgendwie nachstellt oder euch das Leben schwer machen will. Gerne könnt ihr euch per Mail anmelden, domian@wdr.de oder morgen vor der Sendung ab 0 Uhr anrufen. Ich lebe in großer Gefahr. Hier ist Elisabeth. Elisabeth ist 74. Ja, schrecklich, ne? Elisabeth, schön, dass du da bist. Also ich fühle mich wie 55. Natürlich, ich würde sagen wie 54. Ja, ungefähr so. Ja, die Dame, was die gerade vorher erzählt hat mit der Niere, also ich habe auch nur noch eine Niere durch eine Krebsoperation, ist allerdings schon ein paar Jahre her. Habe auch keine Probleme damit, aber das nur so nebenbei. Aber du musst nicht zur Dialyse. Nein, nee, um Gottes das Willen. Das ist schon mal sehr, sehr gut dann und eine gute Erleichterung. Also ich bin, werde 75, ich hatte 66 einen ganz schweren Verkehrsunfall. Bin Unterschenkel amputiert. Als du 66 warst? Da war ich 27. Ach so, 1966, War ich 27, war in Umständen mit meinem Sohn, ist aber alles gut gegangen. Mhm. Mein damaliger Mann hat sich verabschiedet, der wollte keine Frau mit einem Bein. Mhm. Und ja, ich habe immer gearbeitet und arbeite auch heute noch als Kassiererin. Da standst du, Moment, da standst du damals mit dem Kind alleine da? Zwei Kinder. Mit zwei Kindern alleine da? Ja, ja. Weil der Kerl nicht eine Frau haben wollte, ja, mit einem Lappenbein. Ja, der hat eine andere gefunden und. Mhm. Also das war eine ganz schreckliche Zeit für mich, mhm, aber ich bin eigentlich so ein Stehaufmännchen, möchte ich mal sagen. So, was habe ich da gerade gehört? Du arbeitest jetzt immer noch als? Als Kassiererin. Mit 75? Ja. Im Supermarkt? Ja. Ach, das ist ein Ding. Immer noch gerne. Das habe ich noch nie gesehen, dass jemand in dem Alter, ich meine, du siehst aus wie 54, insofern würde ich nein, dich gar nicht... Nein, aber ich sag mal wie 64. Wird man denn da von einem, bist du bei einer großen Kette? Ja, ich bin bei einer großen Kette, ich kann das ruhig sagen, ist Rewe. Ja gut, kennen wir ja alle. Und Rewe stellt dann so auch... Nein, ich bin 37 Jahre da. Ja. Und bin so gut angesehen da. Ich kann so gut mit den Kunden etc. etc. Also hat der Chef gesagt, Sie können bleiben, solange Sie wollen? Nein, das nicht. Aber wir hatten letztens noch ein Gespräch und da habe ich gesagt, mein Gott, ich werde ja jetzt 75. Ich möchte gerne noch ein Jahr arbeiten. ja, du sagst, wo ist das Problem? Selbstverständlich. Das ist ja super. Und die Kunden, ja, da kennen dich wahrscheinlich ganz viele alle, Leute. Da gibt's Geschenke zu Weihnachten und. Also toll. Bist du ja so lange in einem und demselben Laden? Ja, ja. Das in der gleichen Filiale. Ja, Domia, und wenn ich mir vorstelle, dass ich nächst, also dieses Jahr mache ich noch, aber was kommt dann? Ich meine, ich bin natürlich durch die Behinderung auch, ich kann nicht so gut laufen, sage ich mal. Hast du eine Prothese? Ja, wahrscheinlich. Ja, ja, ja, ja. Also du kannst ohne Krücken und Stock kannst du gehen? Sehr gut laufen, ja. Ja. Mhm. Kein Rollator und nicht so und gar nicht. Mir ist aber allerdings noch was passiert. Ich wollte vorgestern ich habe meine Gardinen gewaschen, habe die aufgehängt und stehe oben auf der Leiter und knall da runter. Mann. Dann war ich gestern im Krankenhaus, Gott sei Dank nur ein, sagen Sie mal, nicht gebrochen. Prellung, ich liege im Bett, dass ich mich nicht drehen kann, furchtbar, aber geht auch wieder vorbei. Das geht vorbei und sei vorsichtig demnächst, wenn du auf irgendwelche Leitern steigst. Das mache ich nicht mehr, ja. Dann nehme ich immer. Also auch mit der Arbeit, es ist nicht so, dass ich jetzt arbeiten müsste finanziell. Ich habe mein Auskommen, ich habe damals, haben wir ein schönes Haus, das habe ich verkauft, habe mir eine kleine schicke Eigentumswohnung gekauft. Und habe einen süßen Sohn von 46, der so für seine Mama ist. Und der süße Sohn von 46 wohnt aber nicht mit in der Eigentumswohnung von der Mama? Nein, um Gottes Willen. Und nein. Da ist ja auch noch eine Schwiegertochter. Ja. Die wohnt über die Straße. Na, perfekt. Nein, also der kommt ja zwei, drei, viermal die Woche, je nachdem, wie er kann. Und also wir haben ein ganz tolles Verhältnis und ich bin so glücklich und zufrieden, trotzdem mit meinem Leben. Mensch, Elisabeth, ich freue mich so richtig, dass du anrufst und das mal so erzählst. Wir hören ja hier oft so viele traurige Geschichten. Ja, das habe ich auch gedacht. Ja, und dann eine Frau in deinem Alter, die auch ein heftiges Schicksal hinter sich hat und dann so positiv dem Leben zugewandt ist, das finde ich schon sehr toll. Das gefällt mir sehr gut, muss ich sagen. Ich werde auch überall gut angenommen, aber dann war ich noch ein zweites Mal verheiratet, 30 Jahre. Ja. Und der gute Mann hat dann, also das geht 15 Jahre her, der hat dann eine junge Frau kennengelernt und hat dann gesagt, ja, tut mir leid, also die junge Frau ist mir lieber, die hat keine Falten. Ich sag, da musst du das tun. Aber das Haus, in dem wir wohnen, gehört mir, habe ich gesagt. Und das hat er akzeptiert so? Der hat das akzeptiert, der hat keine müde Mark bekommen. Und ich habe mir schöne Eigentumswohnung gekauft. Toll, sage ich ihm. Könnte ich mir vorstellen, du bist so eine lebensfrohe und vitale Frau, du strahlst so viel Lebensfreude aus. Da müsste doch noch was möglich sein mit der Liebe. Ach, Domian, das weiß ich nicht. Also keine Lust? Keine Lust? Ja, keine Lust. Ich bin auch irgendwo verklemmt, schon. Och. Ich hatte, ja, nach meinem Unfall, da ist der erste Mann ja gegangen. Und ich muss ehrlich sagen, also ich habe dann auch, ja, mehrere Bekanntschaften noch gehabt. Aber wenn ich mir immer vorstelle, ich muss mich da ausziehen und das Bein da ablegen. Ja. Da hast du Hemmungen wahrscheinlich. Da habe ich Hemmungen, ja. Und ich habe seitdem nie mehr einen Orgasmus gehabt. Seit meinem ersten Unfall, überlegen Sie mal, das ist jetzt 47 Jahre her. Auch nicht mit dem zweiten Mann? Nein. Ach, aber ihr hattet Sex miteinander? Ja, schon. Und du hattest keinen Orgasmus, weil du zu verkrampft warst? Das denke ich mal. Ach, das ist ja ein Ding. Aber wie gesagt, das ist alles nicht so schlimm. Man kann mal, auch so da erzählst du mir, du bist verklemmt, wenn du hier so locker flockig saß. Ich habe schon seit Jahrzehnten keinen Orgasmus mehr gehabt. Nee, also man kann sich dran gewöhnen auch irgendwie. Und jetzt in meinem Alter, jetzt ist das so ziemlich weggegangen, also was soll's. Ja, ja. Nee? Wobei, ich denke gerade so, du sitzt ja eigentlich an der Quelle, wenn die knackigen Jungs da vorbeigehen an der Kasse. Und ob? Aber da kommt immer samstags einmal, aber der riecht nach Schweiß. Ah. Dann denke ich, Junge, wasch dich ja. doch mal, ne? Ja, das ist schon der Killer, ne? Wenn ja, die... aber immer freundlich, nett, liebenswürdig. Ja, aber solange er nicht gewaschen ist und geduscht. Nein, das wollen so, wir nicht. Jetzt hast du gerade gesagt, du weißt gar nicht, was du machen wirst, wenn du jetzt nicht mehr arbeitest. Ja, wenn ich nicht mehr arbeite. Arbeitest du eigentlich jeden Tag, 8 Stunden? Nein. Sondern? So dreimal in der Woche. Ach so, das dreimal geht, in der Woche einen halben Tag. Verstehe. So, wenn das jetzt vorbei ist, was dann? Ja, was dann? Das ist die Angst auch, die ich habe. Was dann? Ich könnte mir vorstellen, dass du so ein Typ bist, der auch oder die auch in Vereinen ist oder irgendwo in einer Karnevalsgesellschaft oder was? Nee, nicht mit meiner Behinderung. Ach komm. Ich habe gedacht, vielleicht so später mal ein bisschen ehrenamtlich, ja, dann vielleicht mal so Kinder vorlese oder. Das musst du aber jetzt schon einfädeln. Das kann man nicht so von heute auf morgen arrangieren. Mhm. Je früher man das einfädelt, desto besser kann man dann, wenn man dann ganz im Rentendasein ist, kann man dann auch agieren. Ja, also ich habe auch viele Kontakte, also auch mit Frauen, die auch in meinem Alter sind, die sagen, oh komm, wir machen das und das und das. Mhm. Ich sage, im Moment geht's noch nicht mit der Arbeit und so weiter. Mhm. Und zu Hause habe ich ja auch zu tun. Wenn du so deine freien Tage zu Hause hast, abgesehen vom Haushalt und auf Leiter klettern, was machst du? Ja, was mache ich? Ich lese. Ja. Ja, guck fern. Ja. Guck vor allen Dingen gerne deine Sendung. In der tiefen Nacht? Ja, ich kann, also ich muss sagen, seit dieser Krebsoperation, das war 2009, kann ich schlecht schlafen. Da haben wir es gar nicht weiter vertieft. Krebsoperationen an der einen Niere? Ja. Ach so, das war also auch nochmal eine ernste Geschichte. Ja, war auch nochmal eine ernste Geschichte. Da gehst du auch so locker flockig drüber hinweg. Ja, das ist vorbei. Ich habe da keine Probleme mit. Also auch keine Einschränkung, dass ich jetzt eine Diät machen muss oder so etwas. Gar nicht. Also läuft alles so weiter. Ja, ich bin eben positiver Mensch. Das ist gut. Behalt es dir bei, Elisabeth. Ja, ich danke dir vielmals. Das ist ein gutes Lebenselixier. Ich wünsche dir, dass du einen guten Start findest dann in das wirkliche Rentendasein. Ja, danke schön. Und genießt einfach noch die Arbeit. Und vielleicht findet sich ja doch noch ein netter Kerl. Man weiß es nicht. Tobian, alles Gute auch für dich und deine schöne Sendung. Ich gucke sie sehr gerne. Sag mal, das wäre doch was. Vor dem 80. nochmal so einen richtigen Hammer-Orgasmus zu haben. Das wäre nicht schlecht. Das wäre nicht schlecht. Das wünsche ich dir. Tschüss, Elisabeth. Danke, tschüss. 0800 220 50 50. Hier ist Lara und Iris, 24. Guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. So, mit wem spreche ich zuerst? Mit Lara? Ja, richtig. Musst du den Hörer hin und her halten oder können wir zu dritt sprechen? Nee, wir können leider nur zu zweit gerade sprechen, weil wenn ich meinen Lautsprecher anmache, dann verstehst du die Iris nicht so gut. Das stimmt. Also fangen wir beide erstmal an, Lara. Richtig. Um was geht's denn? Ja, es geht darum, dass ich und Iris, ja, weil ungefähr einer Stunde darum diskutieren, warum, also Iris, ich erkläre ganz kurz, Iris ist 23, ich bin 24, und wir erklären die ganze Zeit darum, warum die Männer uns nur wegen dem Körper wollen. Das hört sich vielleicht jetzt im ersten Moment blöd an. Weil die Männer so primitiv sind. Die wollen nur an euren schönen Körper. Ja, und schönen Körper schon irgendwo. Ich meine, der ist jetzt nicht 90, aber der ist halt schon nicht dick. Ja, ist okay. Ja. Ja. Also du bist mit, ihr seid mit euch zufrieden? Schon, sehr, ja. Und wie kommt der jetzt zu der bösen Unterstellung, dass die Männer nur euer Äußeres wollen? Ja, da kommen wir darum zu, weil die Iris jetzt seit 2 Jahren Single ist und noch nicht diesen Mann vor sich hatte, wo sie sagen kann, okay, ja, der interessiert sich für mich, der möchte was mit mir unternehmen. Und ich sag dazu, okay, ich bin seit einem halben Jahr Single und davor hatte ich halt eine 8-monatige Beziehung, die war halt mit Gewalt verbunden. Und und seitdem habe ich halt auch einfach nur Männer, die sagen, okay, Lara, du bist fürs Bett gut, aber alles andere, was du andere Interessen hast, ja, schön für dich, aber interessiert mich halt nicht. Und jetzt, aber ja. Glaubst du, oder ich sag dir, was meinst du, wie viele Frauen genau so auch denken, die auch für eine Weile nur ihren Spaß haben wollen und nicht interessiert sind an einer Beziehung und die nur den Körper des Mannes haben wollen? Gibt's auch. Böse Zungen sagen dann, das sind Schlampen, aber das kann man umgekehrt genauso sagen. Aber ja, dann kann man ja genauso zu den Männern sagen, das sind genauso Schlampen. Ja, dann natürlich, absolut. Ne? Absolut. Ja. Absolut. Aber bei dir ist es jetzt noch nicht so sehr lange, dass du Solo bist. Da kann man ja noch ein bisschen geduldig sein. Bei Iris ist es ja nun schon etwas länger. Gib sie mir doch mal netterweise. Iris möchte, ja okay, kleinen Moment. Iris möchte nicht? 23 ist sie. Iris. Hallo? Ja, Iris. Schön, dass du auch dran gehst. Aber ihr müsst bitte den Ton vom Fernseher oder vom Radio ganz runterdrehen. Moment. Ich glaube, in 1000 Jahren haben die Leute das noch nicht verstanden und kapiert. Ach, in 2000 wahrscheinlich. Iris, bist du da? Ja. So. Ja, ich bin da. Wie lange bist du jetzt Solo? 2 Jahre. Ja, genau. Ja, ungefähr. Im Januar 2 Jahre. Was ist dir denn in dieser Zeit alles so widerfahren mit den Männern? Ja, viel. Also ja, viel halt auf sexueller Basis. Und am Anfang war es auch okay. Mhm. Aber irgendwann ist es einfach so, dass man sich denkt, warum wollen die Männer nur Sex? Mhm. Also es ist einfach so, irgendwann möchte man auch mehr Zuneigung haben und das kriegt man irgendwie nicht mehr. Und dann denkt man sich selber so, ob das alles ist. Spielen die Männer dir dann etwas anderes zunächst vor? Ja, nicht unbedingt, nein. Also es gibt auch Männer, die spielen mit offenen Karten und sagen, ich will nur eine gute Nummer haben und das war's. Gibt es das? Oder hast du es erlebt? So direkt nicht. Weil das also ist ja ehrlich. Halt entweder man geht zusammen nach Hause, ist betrunken oder man kennt sich halt länger, schläft dann miteinander und dann entwickelt sich halt nicht mehr. Dann wird halt angerufen, wenn derjenige betrunken ist, dann werde ich angerufen und dann geht man halt in die Kiste. Dann solltest du vielleicht daraus lernen, dass du nicht so schnell mit denen in die Kiste gehen solltest, wenn du an anderen Dingen interessiert bist und schon gar nicht irgendwelche betrunkenen Kerle mitnehmen. Ja, das stimmt, ja. Aber man fragt sich halt auch, ob man halt nur noch irgendwie dieses Objekt ist. Tja, das ist leider so, dass das eben teilweise so auf dieser Ebene läuft. Ich glaube, das beste Rezept dagegen ist, dass man, ganz im Ernst, dass man nicht sehr schnell mit jemandem in die Kiste geht, dann kann man nämlich erkennen, ob derjenige das wirklich ernst meint. Wenn der aber gleich die erste Nacht das kriegt, was er will, dann ist er auch vielleicht ganz schnell wieder weg. Du hast also die Sehnsucht nach einer festen, länger andauernden Beziehung? Ja, ich glaube, also geht. Aber ich glaube, Lara ist dann mehr so der Typ für die feste, ganz feste Beziehung. Aber also ich habe es auch einfach verlernt, irgendwie diesen Gedanken an die ganz feste Beziehung, weil ich da gar nicht mehr dran glauben kann mittlerweile. Doch, ich will dir Mut machen, dran zu glauben. Du bist ja erst 23, du hast jetzt keine guten Erfahrungen gemacht, aber ich sag dir, wenn du jetzt da ein bisschen vielleicht vorsichtiger rangehst, geh wirklich vorsichtiger ran. Es gibt auch genug gute Typen und nette Kerle, die sich dann auch wirklich in dich verlieben und dich als Menschen auch schätzen und wo die Sexualität nicht unbedingt so radikal im Vordergrund steht. Also geh mal vorsichtig rein. Ich bin optimistisch und wünsche dir wirklich ganz, ganz viel Glück und einen tollen Mann, Iris. Gib mir bitte nochmal die Lara, deine Freundin. Ja. Tschüss. Tschüss. Hallo, Domian. So, Lara, wie soll es denn bei dir weitergehen? Was wünschst du dir? Was ich mir wünsche, ein Mann, der nicht meine Wohnung demoliert, ein Mann, der mich respektiert und akzeptiert und ein Mann, der vor allen Dingen auch meinen Beruf akzeptiert. Was machst du denn beruflich? Also ich bin Friseurmeisterin und also führe nicht offiziell, aber bin halt schon recht in der Führungsoption in einem Friseursalon halt. Ja, das ist so ein ehrenwerter Beruf. Ja, das ist so ein ehrenwerter Beruf. Gibt es Leute, die da die Nase rümpfen? Nein. Ja, doch, wegen der Arbeitszeit. Ach so, wegen der Arbeit. Ach so, verstehe. Ja, richtig. Weil ich halt auch während der Arbeitszeit nicht erreichbar bin. Ich verstehe. Ja. Aber Lara, ich bin auch bei dir optimistisch. Du hast nur eine schlechte Erfahrung gemacht mit Gewalt. Da hört der Spaß ja wirklich auf. Ja, aber ich habe gerade zu Iris gesagt, geht ein bisschen vorsichtiger an die Kerle ran. Lasst ihr auch nicht zu schnell an euch ran, wenn ihr an Sexualität zunächst gar nicht interessiert seid. Dann lasst. Ja, aber ganz ehrlich, du Mann, wir sind ja gar nicht so, also ich sag mal so, wir sind auch nur Menschen, ne? Mhm. Wir sind jetzt nicht sexuell interessiert, aber wir sind irgendwo daran interessiert, irgendwo Zuneigung zu haben. Gut, da muss es halt so der Mittelweg sein. Ja. Das, und ich glaube immer, das ist meine These, wenn jemand wirklich in jemand verliebt ist, dann wartet er auch und dann bemüht er sich auch um jemanden und dann kann man den auch besser kennenlernen und wertschätzen lernen. Liebe Lara, ich drücke dir die Daumen, du Friseurmeisterin, dass da ein ganz toller Typ bald kommt und ein guter Typ, der wo Gewalt auch hoffentlich kein Thema mehr ist. Nee. Alles Gute, euch beiden Süßen. Ja, danke Ihnen. Tschüss. Dankeschön, tschüss. Schönen Abend noch. Dankeschön, ne? Tschüss. Danke. Und hier ist die Anna, 31. Guten Morgen, Anna. Guten Morgen. Guten Morgen, Anna. Um was geht's denn bei dir? Ja, wie soll ich anfangen? Bei mir geht's darum, dass mein Noch-Ehemann, mit dem ich eigentlich schon länger, also ein paar Monate schon getrennt bin, mich jetzt letzte Woche zusammengeschlagen und vergewaltigt hat. Und vergewaltigt hat? Wie lange wart ihr verheiratet? Nicht lange. Wie lange? Das war etwas über ein Jahr. Er hat dich also jetzt... Also ich habe mich aber schon vor Monaten von ihm getrennt. Wie ist es zu dieser Vergewaltigung gekommen? Ja, das war eigentlich erstmal nur Schlägerei. Bei dir in der Wohnung? Ja, da, weil ich lebe mit meiner Freundin zusammen im Moment, weil ich noch keine Wohnung hatte. Und da ist er zu euch oder zu dir gekommen? Genau, er hat Schlüssel geklaut und ist zu uns gekommen, hat einfach die Tür aufgemacht und sofort auf mich los. Sofort? Ja. Und deine Freundin war nicht da? Nein, sie war mit meinen Kindern zusammen in dem Moment woanders, um mit den Kindern einen schönen Abend zu verbringen. Wie viele Kinder hast du? Drei Kinder. Wie alt sind die von bis? Die sind von 2 bis 10 Jahren. Mhm. Dann ist er sofort auf dich los, hat dich geschlagen und hat dich sofort vergewaltigt? Zuerst hat er mich geschlagen, also das war richtig heftig, mit alles drum und dran, mit Würgen, mit Kopf auf den Boden hauen und so alles drum und dran. Und dann musste ich mich nackt ausziehen. Er war auch nicht alleine. Wer war dabei? Er war, hatte einen von seiner Familie, einen 16-Jährigen dabei. Also und dann musste ich, einen Typ von der Familie? Genau. Mhm. Da musste ich mich komplett ausziehen. Und dann hat er halt seine Finger reingesteckt. Und ja, danach musste ich mich auch duschen. Mich musste nackt das Blut wegwischen. Was musstest du? Nackt mein Blut wegwischen vom Boden, damit keine Beweise übrig bleiben. Und dieser andere Mann, der dabei war, hat nur zugeguckt? Zugeguckt und aufgepasst, dass keiner halt, ja, dass die Hunde nichts machen und, ja. Warst du danach bei der Polizei? Ja, ich wusste erstmal nicht, ob ich zum Kinder soll oder was ich machen soll, aber ich war auf jeden Fall mit Polizei und hat man dich dann im Krankenhaus untersucht, dass die Spuren gesichert wurden? Ja, alles gemacht. Das ist alles dokumentiert? Ja. Und du hast Anzeige erstattet? Ja. Mhm. Das ist ja auf ganz furchtbar. Ja, das Problem ist jetzt natürlich auch, dass ich mich nicht sicher fühle, weil er auch zu mir gesagt hat, dass er, wenn ich zur Polizei gehe, das zu Ende bringen wird. Mhm. Aber wenn nicht er, dann andere für ihn. Aber das hast du auch der Polizei so gesagt? Ja. Du lebst jetzt immer noch in dieser Wohnung da mit deiner Freundin zusammen. Was hat die Polizei gesagt, wie du dich verhalten sollst? Also die Polizei hat gesagt, ich habe, Handy ist verlinkt mit denen und alles. Ich habe Polizeischutz. Ich kann auch sofort anrufen, wenn irgendwas ist. Aber ich hatte ja so einen Fall auch schon gehabt, dass ich so ein komisches Gefühl hatte, dass die Hunde gebellt haben. So. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass ich nicht wirklich ernst genommen wurde. Du hast gerade gesagt, du hast Polizeischutz. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Was heißt das konkret? Also, die kontrollieren halt mein Handy. Er darf mir von Polizei aus auch nicht mehr nähern. Aber da steht nicht immer jemand bei dir vor der Tür, das nicht? Nein. Nochmal eine Frage zu den Hunden. Du hast gerade gesagt, mit den Hunden. Waren die Hunde auch da, als die Vergewaltigung stattgefunden hat? Da waren die schon im Zimmer eingesperrt. Ach so. liebe Anna, jetzt ist meine Sendung gleich vorbei. Ich möchte dich aber auf keinen Fall jetzt so schnell hier verabschieden. Ich bitte dich nur aufzulegen, damit wir dich gleich nochmal wieder anrufen können. Und dann haben wir Zeit und in Ruhe, okay? Okay, danke schön. Anna, bis gleich. Tschüss. Bis gleich, danke, tschüss. In der Technik heute Nacht Valentin Kircher und morgen haben wir ein festes Thema und das Thema heißt Ich lebe in großer Gefahr. Das hat letztendlich Anna jetzt auch schon erzählt. Bis morgen.